Mircea Eliade hatte dieser psychedelischen Revolution die menschheitsgeschichtliche Einordnung beschert. Er präsentierte einer Generation von Sinnsuchern den allumfassenden Mythos des Schamanen als neuen Erlöser und Führer in andere Welten und adelte den psychedelischen Rausch. Die Ekstase stelle seit Anfang der Menschheit den privilegierten Weg zum Heiligen in uns selbst dar. Rauschspendende Psychedelika avancierten zu Entheogenen, zu Mitteln, die das Göttliche im Inneren hervorbringen. Dass, während der Westen sich für Schamanen begeisterte, die letzten realen Schamanen im Gulag steckten oder sich in der Taiga verbargen, tat deshalb nicht viel zur Sache. Schamanismus konnte man ja jetzt rund um den Globus studieren. Eine neue Generation von Anthropologen, aber auch Aussteigern brach auf, um fremde Kulturen zu studieren und von ihnen zu lernen. Zwei von ihnen sorgen für die nächste Transformation des Schamanismus. Sie machen ihn vollends massentauglich. Beide gehen in die Lehre bei Schamanen, auch wenn sich später herausstellte, dass es einer von beiden nur behauptet hatte. Der eine in Mexiko und den angrenzenden Grenzgebieten der USA, der andere in Ecuador und Peru. Beide sammelten Erfahrungen mit traditionellen, pflanzlich basierten Wegen der Bewusstseinserweiterung, wie Mescalin, Psilocybin oder Ayahuasca. Die Rede ist von Carlos Castaneda, 1925 bis 1998, und Michael Harner, 1929 bis 2018. Der eine schrieb mit »Die Lehren des Don Juan«, die Bibel der New-Age-Bewegungen. Der andere ist der Gründungsvater des Neo-Schamanismus. Castaneda behauptete, als Anthropologe bei dem Yaqui-Schamanen Don Juan Matus in die Lehre gegangen zu sein. In seinen Büchern, die sich millionenfach verkauften, berichtete er über seine Erfahrungen mit Peyote, gemeinen Stechapfel oder Psilocybin-haltigen Pilzen.